Das Heuhäckschen von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. In meiner Heuscheuer ist's nicht geheuer. Jüngst, als ich vor Wochen aufs Tenn gekrochen, da hockt meiner treu ein Häckserl im Heu. Rund und gesund, ein Kleeblatt im Mund, den Buckel gebuckt, geguckt und geguckt, und das Kleeblatt mir einfach angespuckt. Ich, wie ich bin, zur Wahrsagerin. Die hat mich geheißen, selb Kräutlein zu beißen, in welches vordies das Häckserl dreinbiss. Nun such einer das in dem Schochengras. Ich hab halt gebissen, im Ungewissen, einen Arm voll gewogen, durch den Mund gezogen, geseufzt und gesogen. Da spickt mich von fern ein Haselnusskern. Herr Doktor, ei schauns, was wieder kauns. No, singen's doch mu, ich jodel eng dazu. No, so was, aber so was, no, was sorgen's dazu? Ende von Das Heuhäckschen. Aufgenommen von Color.